Manche nähret sich von nicht erlaubten Sachen, das Männchen weiß sich groß in seinem Staat zu machen. Wie manche nähret sich von nicht erlaubten Sachen, das Männchen weiß sich groß in seinem Staat zu machen. Kleid, Wäsche, Schuh und Strumpf ist kostbar schön und neu, als ob der junge Held von reicher Ankunft sei. Kleid, Wäsche, Schuh und Strumpf ist kostbar schön und neu, als ob der junge Held von reicher Ankunft sei. Doch fragt man heimlich nach, wer dessen Eltern waren, so wird man zum Bescheid das ärmste Volk erfahren. Doch fragt man heimlich nach, wer dessen Eltern waren, so wird man zum Bescheid das ärmste Volk erfahren. Ihr Vater ging ins Holz und holte Besenreis. Die Mutter trug sie frei um einen leichten Preis. Der Vater ging ins Holz und holte Besenreis. Die Mutter trug sie frei um einen leichten Preis.